Am Ende schaffen Stefan Glowacz und Holger Heuer es beim zweiten Versuch, den Tafelberg Roraima im Dreiländereck von Brasilien, Venezuela und Guyana zu besteigen, als Freikletterer. Letztendlich hängt ja das Leben vom Partner ab. Jäger des Augenblicks ist der Titel dieser Dokumentation, die von den Extremen dieses Sports berichtet. Aber auch von der tiefen Sehnsucht dieser Männer, ohne größere technische Hilfsmittel in schwindelerregenden Höhen zu klettern. Also eigentlich bin ich so der Augenblickjäger. Und auch wenn die wenigsten von uns die Motive eines Extremsportlers nachvollziehen können, zeigt Jäger des Augenblicks magische Bilder einer existenziellen Grenzerfahrung. Jäger des Augenblicks. Empfehlenswert. Emilys Mann im Knast, die Frau des Börsenmaklers, ist vollkommen durch den Wind. Erfahrungen mit Therapien und Psychopharmaka liegen bei ihr jede Menge vor. So sitzt Emily, Rooney Mara, am Anfang von Steven Soderberghs Film Side Effects nach einem Selbstmordversuch mittels eines recht merkwürdigen Autocrashs Jonathan gegenüber. Jonathan, gespielt von Jude Law, ist Psychiater. Eine Betonmauer ist gewöhnlich ein guter Grund, auf die Bremse zu treten. Für Sie nicht, Sie sind da voll reingefahren. Psychiater Jonathan glaubt, die Seelenlage der jungen, reichen Frau gut einschätzen zu können. Er bietet ihr zunächst eine Einweisung an, aber Emily will nicht. Martin ist gerade erst wieder zu Hause, ich muss mich um ihn kümmern. So wird Emily Jonathans Patientin. Er verschreibt ihr Psychopillen. Hoffentlich wirken die Dinge auch. Emily scheint stabil, ihr Mann ist wieder zu Hause. Doch nach der ersten Nacht rammt Emily dem ein Küchenmesser in den Bauch. Aber ist Emily zu rechnungsfähig gewesen? Oder hat Psychiater Jonathan gar fahrlässig eine Psychopille verordnet, die noch nicht ausgetestet war? Nun darf man sich das Figurenensemble von Steven Soderberghs Film nicht fein säuberlich aufgeteilt vorstellen in Gut und Böse. Jeder, ob die durchgedrehte Börsenmaklersgattin, die Therapeutin, herrlich fies gespielt von Catherine Zeta-Jones, oder dieser aufstrebende Psychiater, der seinen Lebensstandard gerne pflegt, kurzum, jeder in Side Effects vertritt eine Welt, die süchtig scheint nach Aufhellern in Pillenform. Die nimmt jeder, Anwälte, Musiker, Leute vor wichtigen Vorstellungsgesprächen. Die verändern nicht deine Persönlichkeit, die machen es dir nur leichter, du selbst zu sein. Steven Soderbergh mag in seine Erzählung ein paar Wendungen und Thrills eingebaut haben, die nicht überzeugend sind. Doch unterm Strich ist der Film eine ziemlich böse Diagnose einer Gesellschaft auf Psychodrogen. Side Effects von Steven Soderbergh. Empfehlenswert. My objective was just to take this country western culture. Ich wollte die Country- und Western-Kultur in ein Panorama setzen, das etwas über die Politik und das Selbstverständnis der US-Amerikaner aussagt, meint Robert Altman zu seinem Film Nashville, der kritisch bissig eine Welt voller Manipulation und falschen Scheins zeigt. Die Mutter aller Country-Filme, 1974 entstanden, ist jetzt das erste Mal bei uns auf DVD erschienen. Didier, Hauptfigur in Felix von Gröningens Film The Broken Circle, würde der Altmanschen Diagnose über Country bzw. Bluegrass-Musik und über Amerika natürlich heftig widersprechen. Amerika, das ist... Einen schöneren Ort gibt's nicht auf der Welt. Egal, wo man herkommt, du kommst dahin und kannst ganz von vorn anfangen. Ja, es ist ein Land für Träumer. Ein sich verwirklichender Traum daheim in Belgien jedenfalls ist die Begegnung des Banjo-Spielers einer Bluegrass-Band mit Elise, die ein Tattoo-Studio hat und auf dem ganzen Körper Tattoos. Komm doch rein, ich stech dir eins. Liebe auf den ersten Blick. Dann wird Elise schwanger. Als Maybell auf die Welt kommt, scheint alles perfekt, bis das Mädchen mit 6 Jahren an Krebs stirbt. Felix von Gröningens Film The Broken Circle erzählt nun, wie die fragile Beziehung zwischen der Träumerin und dem Rationalisten, denn das sind Elise und Didier, langsam bricht unter der Last der Trauer über die verlorene Tochter. Den Sound dazu geben die alten Country- und Bluegrass-Traditionals, die im Film von Didiers und Elises Band gesungen werden, unter anderem das titelgebende Can the Circle Be Unbroken? Will the circle be unbroken? Kann unser Kreis irgendwann wieder ganz sein? Natürlich birgt jeder Film, der von dem Verlust eines Kindes erzählt, die Gefahr in sich, ins Melodram abzugleiten. Felix von Gröning entgeht dem aber, indem er The Broken Circle nicht linear erzählt. Mal zeigt er uns Didier und Elise in den vor Lebendigkeit quasi explodierenden Anfängen ihrer Beziehung. Dann springt er in die spätere tiefe Verzweiflung der beiden Trauernden. Das verleiht dem Film, zusammen mit der Musik, eine ungeheure Kraft. Jenseits aller Sentimentalitäten. The Broken Circle von Felix von Gröningen, ungeheuer musikalisch und herausragend.